Und dass wir das mit den Geburtstagsgrüßen abschaffen im Gottesdienst, das geht auf mich zurück, das nehme ich auf meine Kappe. Wissen Sie warum? Weil ich an die denke, die wir erreichen wollen, die noch hier sind. Für die das so langweilig ist.